Beim Segeln reden er und seine Frau nur das Nötigste. Das Segeln ist wie ein Dienst. Woran, könnte er jetzt gar nicht sagen. Ebenso wenig wüsste er, wer das Schweigen einfordert, das seine Frau und er einhalten, ohne je darüber gesprochen zu haben. Wenn er segelt, kommt ihm das Wasser unendlich vor. Selbst wenn das Ufer immer zu sehen ist. Selbst wenn sie im Kreis segeln oder von einem Ende des Sees zum anderen und wieder zurück und wieder und wieder. Wahrscheinlich kommt die Unendlichkeit durch die Bewegung, denkt er. Aber auch darüber hat er mit seiner Frau nie gesprochen. Soll ich meine Schwester anrufen oder nicht? Hatte seine Frau ihn gefragt. Und er hatte gesagt, das musst du allein entscheiden. Was weiß man? Jetzt liegt das Wasser schwarz zu seinen Füßen und plätschert, und hinter ihm schluchzt seine Frau. Vielleicht ist das Schluchzen nur ein inwendiges Plätschern des Wassers, das ihr jetzt beim Weinen aus Augen und Nase läuft, denkt er und muss wieder grinsen. Auch damals, als er versucht hatte, zum anderen Ufer des Flusses zu schwimmen, war das Wasser so schwarz gewesen und hatte so leise geplätschert. Weit ist er in der Nacht nicht gekommen. So wie heute. Heute steht er grinsend am Ende des Stegs und ist schon wieder gefangen, schon wieder von hinten eingekascht, ohne Seile. Damals durch Rufe vom Ufer her, Drohungen, Flüche. Heute durch Laute. Damals ohne ein Boot unter dem Arsch, schwimmend. Und heute stehend am Ende des Stegs. Seine Frau, die nicht einmal weinte, als sie ihm im Besuchsraum des Gefängnisses zum ersten Mal wieder gegenüber saß, weint heute. Damals wusste er, dass er umkehren musste. Sein Freund war nicht umgekehrt. Auf diesem Fluss, auf dem das Schwimmen verboten war, war das Wasser dahingeflossen wie auf anderen Flüssen. Auf anderen Flüssen waren er und sein Freund oft zu ihrem Vergnügen geschwommen, waren bis auf den Grund getaucht oder hatten sich herumstrudeln lassen. Schwimmend noch hatte er sich in dieser Nacht darüber gewundert, dass, was hier so streng verboten war, dennoch so sehr all dem anderen Schwimmen glich. Auch heute weiß er, dass er irgendwann umkehren muss, zurück unter den Lichtschein der Laterne und zu seiner weinenden Frau, die auf der Hollywood-Schaukel sitzt. Als er noch nicht einmal 16 Motorrad fahren lernte, übte er mit seinen Freunden ganz hier in der Nähe, auf einer unvollendeten Autobahn oben im Wald, einer dieser von nirgendwo nach nirgendwo führenden Betonpisten, die man hierzulande, wenn man sich auskennt, überall findet. Ein sandiger Spazierweg verwandelt sich plötzlich in eine Autobahn und verwandelt sich ebenso plötzlich wieder zurück in einen Spazierweg oder endet irgendwo unmittelbar vor dem Wald wie vor einer Wand. Damals, als er von einem älteren Freund das Motorrad zum ersten Mal lieh, um auf der Waldautobahn damit zu üben, wusste er, wie man Gas gibt. Aber er hatte vergessen, nach der Bremse zu fragen. Als die Autobahn dann vor dem Wald endete wie vor einer Wand, war er mit viel Schwung in den Wald hineingefahren. War mit den breiten Spiegeln, die sein Freund am Lenker anmontiert hatte, zwischen Eichen und Kiefern herumgekurvt, ohne zu wissen, wie man eine solche Maschine wieder anhält. Scheiße, hatte er gedacht und gelenkt und den Ausgang aus diesem Wald mehr mit seinem Arsch als mit den Augen gesucht. Auf die Idee, kein Gas mehr zu geben, war er nicht gekommen. Manchmal ist das ja so, dass ein Scherz einen harten Kern hat, dass er sich mit den Zähnen, die er zum Lachen bleckt, unversehens verbeißt und nicht mehr loslässt. Scheiße. Seine Frau weint noch immer. Scheiße, denkt er und steht mit dem Rücken zu ihr. Ob ein einziges Wort schon ein Gedanke sein kann, weiß er nicht. Aber jedenfalls ist dieses eine Wort alles, was er denkt. Mehr mit dem Arsch denkt, als mit dem Kopf. Und wenn, dann wohl ein Gedanke, der urplötzlich anfängt, so wie der Wald, in den er damals hineingerauscht ist, und ebenso urplötzlich wieder zu Ende ist. Nur erscheint einem die Strecke zwischen den viel zu eng gepflanzten Eichen und Kiefern unendlich, während man zwischen den Stämmen herumkurft, und der Schatten des Waldes auf dieser Strecke kühlt nicht, sondern verbrennt einen von innen. Scheiße. Als er die Autobahn nach unendlich vielen Kurven ebenso plötzlich, wie sie aufgehört hatte, wieder unter den Reifen spürte, war er Hitler zum ersten Mal in seinem Leben dankbar gewesen. Alle Spiegel waren noch heil.